Fimblecast. Und ich darf euch jetzt Nicole Hornung von der Piratenpartei ankündigen. Super! Bitte Demonstranten! Bitte, werte Demonstranten! Dieses Grundgesetz hier hat Symbolcharakter! Es ist nass geworden, durch weich, so wie unsere Bundesregierung unser Grundgesetz auch ausweicht. Aber wir werden uns nicht von solchem aufgeweichten Grundgesetz daran hindern lassen, unsere Meinung kundzutun, unseren Politikern zu sagen, halt, es reicht. Jawohl. Ihr kommt nicht in unsere Privatsphäre hinein. Wir haben in den letzten Tagen neue Forderungen von unseren Politikern gehört. Am 9. November, in 3 Tagen, soll unter anderem die Vorratsdatenspeicherung verabschiedet werden. Es soll verabschiedet werden, dass die Passagierdatensätze 13 Jahre aufbewahrt werden. Das sind Dinge, die den Bürger zu einem gläsernen Bürger machen. Das lassen wir nicht mit uns. Immer wieder hört man die Phrase, ich habe nichts zu verbergen, wenn wir irgendwo stehen. Was ich mich frage, wieso erdreistet sich überhaupt jemand, mir diese Frage zu stellen? Allein, dass ich mich rechtfertigen soll, ob ich etwas zu verbergen habe oder nicht, das macht unseren Staat, unsere Überwachungsorgane zu Organen, die nur eines wollen, jeden Einzelnen von uns, ohne Rücksicht auf irgendwelche Gründe oder Ähnliches, zu durchleuchten und zu rasten und letztendlich uns stillzuhalten, immer unter fadenscheinigen und hanebüchenen Parolen wie wir müssen Terroristen fangen, wir müssen dafür sorgen, dass unser Staat sicher wird. Diese Pseudosicherheit, auf die wollen wir verzichten. Wir wollen unsere persönliche Freiheit behalten. Ja! Wenn jemand sagt, ich habe nichts zu verbergen, dann meint er meistens, er hat nichts angestellt. Aber die tatsächliche Konsequenz dieser Satzes ist letztendlich, ich mache mich zum gläsernen Bürger. Ich lasse Behörden, die mein Schlafzimmer oder meine Privatsphäre nicht angeht, bis in den letzten Winkel meines Lebens schauen. Wenn wir uns die Online-Durchsuchung überlegen, dort soll auf die Festplatte zugegriffen werden, ohne dass ein Betroffener davon etwas mitbekommt. Abgesehen von der technischen Unmöglichkeit, dieses Unterfangens ist es ein Unding, dass in die intimsten Bereiche unseres Lebens eingegriffen werden soll. Warum ist unser Staat angetreten, uns das Misstrauen auszusprechen? Weil er Angst vor uns hat! Weil er Angst vor uns hat! Wir wollen andere Lösungen. Wir wollen, dass unser Staat uns mit Vertrauen begegnet. Dass er uns Lösungen anbietet, die uns helfen, in der Herausforderung der Informationsgesellschaft, der wir nicht entgehen können, dass wir diese Herausforderung annehmen können, dass wir in der Informationsgesellschaft bestehen können. Dazu brauchen wir einen Staat, der uns hilft, uns sicher im Internet zu bewegen und sicher mit unseren Daten umzugehen, der dafür sorgt, dass keine zentrale Ablage passiert, sondern dass dort, wo Daten gebraucht werden, die durchaus verwendet werden können. Aber eine Zusammenführung von Daten lehnen wir strikt ab. Ja! Ja! Ja! Wir fordern von unserem Staat, dass er uns dort hilft, wo tatsächlich Bedrohungen sind, dass er uns zum Beispiel statt diese zu bekämpfen, Anonymierungsnetzwerke zur Verfügung stellt, die uns erlauben, uns sicher im Internet zu bewegen und sicher dort zu bewegen, wo tatsächlich Bedrohungen herkommen. Die Bedrohung in der Informationsgesellschaft kommt nicht von irgendwelchen Terroristen, die vermeintlich eine E-Mail schreiben. Nein! Die Bedrohung, die kommt von dort, wo Data Warehousing, wo Data Mining betrieben wird. Das heißt, wo Konzerne auf Daten zugreifen, die unser Staat gesammelt hat, die unser Staat zentral gesammelt hat. Und mithilfe dieser Daten in unserem Land die Politik mitbestimmen und mitbestimmen, was wir in unserem Alltag tun dürfen. Deswegen fordern wir, dass unser Staat uns hilft, uns davor zu schützen. Wir fordern, dass unser Staat mit den Daten, die er bereits von uns hat, sorgsam umgeht. Ich erinnere nur an das merkwürdige Verschwinden von alten Backup-Bändern bei der Bundeswehr. Es ist noch kein halbes Jahr her. Ich erinnere daran, dass dort, wo ein Bürger sein Recht einfordert und von unserem Staat auf das Schändlichste misshandelt worden ist, dass dort auf einmal Protokolle von irgendwelchen Vernehmungen verschwunden sind und damit diejenigen, die verantwortlich sind für staatliche Repression am Bürger, dass diejenigen auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Warum kann der Staat mit diesen Daten nicht sorgsam umgehen? Wenn unser Staat das nicht kann und sich erdreistet, Daten zusammenzuführen, eine zentrale Steuerdatei einzuführen, die uns von unserer Geburt bis über den Tod hinaus begleiten soll und die gleichzeitig ermöglicht, dass wieder den Regeln unseres Passgesetzes eine eindeutige Zuordnung von einer Person zu einer Nummer, zu einer Reisepassnummer erfolgen kann, dass diese wieder gesetzlichen Maßnahmen erst gar nicht eintreffen werden. Wir fordern, dass unsere Politiker, wenn sie uns einen Gesetzentwurf präsentieren, sich erst einmal an das hier halten, an unser Grundgesetz. Bimblecast.